die Vogelwiese in der Franz, weil er gern Eier nährt. Und bei Blas, Musik und Tanz hat er so viel erlebt, dass wir im Zelt war gut und herrlich kühl. Darum trank der Franz viel zu viel. Früh am Tag war er so frisch, doch abends lag er unterm Tisch. Zelt war gut und herrlich.